Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, es gibt Sendungen, da bin ich, sagen wir mal, einigermaßen sprachlos. Vor etlichen Wochen hat mir jemand eine E-Mail geschickt und hat mich gefragt, ja, wie ist denn das nun mit den Naturgesetzen? Man würde immer lesen, die Naturgesetze sind konstant, die Naturkonstanten sind konstant, sonst wären es ja keine Naturkonstanten. Ist denn das tatsächlich so? Und woher kommen die Naturgesetze und wie sind sie entstanden? Und. Also, als ich mich für diese Sendung jetzt vorbereitet habe, da ist mir ein Spruch von Wittgenstein untergekommen, den muss ich Ihnen unbedingt vorlesen, weil da werden wir nämlich hinkommen. Wittgenstein schrieb, um dem Denken eine Grenze zu setzen, müsste man beide Seiten dieser Grenze denken können. Wir müssten also denken können, was sich nicht denken lässt. So, jetzt sind Sie dran. Also, Naturgesetze. Ja? Was ist ein Naturgesetz? Ein Naturgesetz ist zum Beispiel, wenn die Stewardess Kaffee ausgeschenkt hat, dass der Pilot unmittelbar Turbulenzen meldet. Begründung für das Naturgesetz? Kaffee ist der Grund für die Turbulenzen. Physikalische Naturgesetze lassen sich nun nicht begründen. Und wir müssen aber trotzdem mal der Frage nachgehen, vielleicht können wir irgendwas Intelligentes dazu sagen, sind die Naturgesetze zufällig? Tja. Also, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sagen. Oder andersrum gesagt, häufig entwickelt sich ja der Zufall. Oder das, was wir zufällig nennen, ist ja oft nur unsere Unwissenheit. Also, wenn wir über die Naturgesetze reden, wissen wir denn überhaupt, worüber wir reden? Oder ist der Zufall nichts anderes als nur immer wieder eine Verschiebung unseres Wissenshorizontes? Irgendwann ist etwas nicht mehr zufällig, weil dann weiß man endlich, wie es zustande kommt, wie das mit dem Kaffee ist. Also wie viele Naturgesetze haben wir denn? Vier. Genau vier. Also, Gravitation, Schwerkraft mit anderen Worten. Elektrodynamik, also das ist die Sache mit den positiven und negativen Ladungen. Dann haben wir eine Kernkraft, das ist die starke Kernkraft, die hält die Kerne zusammen. Dann haben wir eine schwache Kernkraft, die ist dafür zuständig, dass manche Kerne auch wieder zerfallen. Radioaktiver Zerfall. Wir haben also genau vier Kräfte im Universum. Und diese vier, diese großen vier, sind nun dafür zuständig, wie die Welt funktioniert, sagen die Physiker. Vier Kräfte werden durch vier Maßzahlen beschrieben. Wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Diese Maßzahlen, die beschreiben in gewisser Weise die relative Stärke zueinander. Also, fangen wir mal mit der starken Kraft an. Nehmen wir mal an, die starke Kraft hätte die Stärke 1. Ja? 1. Hm? Klar. Dann hat die elektrodynamische Wechselwirkung, also die Anziehung zwischen zwei geladenen Teilchen, die Stärke ungefähr 1 zu 100, so grob. Hm? Die schwache Kraft hat eine Stärke von 1 zu, lassen Sie mich nicht lügen, 100 Milliarden. Also ziemlich schwach, merken Sie es. Aber es wird noch viel schlimmer. Die Gravitation, also die Schwerkraft, hat im Vergleich zur starken Kernkraft eine Stärke von 1 zu 10 hoch 40. Das ist also eine Null mit 39 Nullen und dann kommt erst die 1. Also die Kraft, die gibt es quasi gar nicht im Vergleich zur starken Kraft, wie sie in den Kernen wirkt. Tja, also wir haben vier Kräfte und vier Maßzahlen. Das wird, also ich sage es Ihnen gleich, das wird nicht einfach, die Sendung. Hm? Diese Maßzahlen setzen sich nun zusammen aus Naturkonstanten. Da gibt es zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit. Hm? Dann gibt es die Masse des Protons, die Masse des Elektrons und, was brauchen wir noch? Konstante und das Planck'sche Wirkungsquantum. Naturkonstanten. Sind Naturkonstanten konstant? Kann man das irgendwie messen, dass eine Naturkonstante schon seit Ewigkeiten quasi konstant ist? Kann man. Wie? Naja, man muss natürlich tief in die Zeit zurückgucken. Man guckt einfach sehr, sehr, sehr weit ins Universum zurück und schaut sich an, ob zum Beispiel die Strahlung von Objekten, die sehr weit von uns entfernt sind, ob sich diese Strahlung in irgendwas von der Strahlung unterscheidet, die wir von den Objekten bekommen, die sehr nah an uns dran sind. Ein tiefer Blick ins Universum ist ja ein tiefer Blick zurück in die Zeit, ist ja klar, wegen der Lichtgeschwindigkeit. Zum Beispiel ein Quasar. Quasare sind sehr, sehr, sehr helle Objekte, ganz am Anfang des Universums, da war das Universum so grob 500 Millionen Jahre alt, vielleicht auch eine Milliarde Jahre. Das Licht bewegt sich also schon eine ganze Weile zu uns, ne? Also ist eine ganze Weile unterwegs, so 13, 14 Milliarden Jahre, kommt aber aus dieser Urzeit des Universums. Und was stellen wir fest? Das Licht, namentlich die Spektrallinien, die man in den Quasaren misst, die sind von nichts zu unterscheiden, sind in nichts zu unterscheiden von den Spektralien, die wir hier von unseren unmittelbaren, von der Sonne, von anderen nahen Sternen oder sowas bekommen. Das heißt also, die Quasare sagen uns schon mal, alle Prozesse, die für die Entstehung der elektromagnetischen Strahlung verantwortlich sind, die scheinen seit, sagen wir mal grob, 14 Milliarden Jahren immer dieselben zu sein. Also die Naturkonstanten, die da eine Rolle spielen, das ist nämlich die Lichtgeschwindigkeit und die elektromagnetische, also die elektrische Ladung und H, also das Planck'sche Wirkungsquantum, die sind konstant. Also mit einer ganz, ganz, ganz minimalen Abweichung, die können wir aber quasi vergessen. Man kann das aber auch hier auf der Erde messen. Wie? Na, man schaut sich einen physikalischen Prozess an, der Milliarden Jahre dauert. Welcher wäre das? Radioaktiver Zerfall von Uran. Das zieht sich ein paar Milliarden Jahre hin. Die Halbwertszeit, also bis irgendwie zum Beispiel ein Kilogramm Uran auf die Hälfte zerfallen ist, in welcher Reaktionskette auch immer, das dauert grob, sagen wir mal ganz grob, 2 Milliarden Jahre. Das heißt, man kann nun aus dem radioaktiven Zerfall eines solchen Elementes, radioaktiver Zerfall heißt ja, da zerfallen Kerne, ja, zerfallen in andere Kerne, kann man etwas darüber lernen, über die Prozesse, die in den Kernen sich seit Milliarden Jahren abspielen. Die Maßzahl, die diese Kernkraft beschreibt, das sind nämlich zwei, nämlich die starke Kraft und die schwache Kernkraft, die scheinen sich auch nicht zu ändern. Also was immer wir aus den astronomischen Beobachtungen und den physikalischen Experimenten auf der Welt lernen, die Naturgesetze sind offenbar konstant, die Naturkonstanten sind konstant, alles ist konstant. Tja, und dann gibt es so komische Zufälle, ganz komische Zufälle. Das ist zum Beispiel, wenn man mal ausrechnet, die Masse eines Menschen. Ne? Die Masse eines Menschen, sagen wir mal so wie ich, so knapp 100 Kilo, kann man auch ausrechnen aus dem Produkt der Masse eines Planeten mal der Masse eines Protons und die Wurzel draus. Das ist die Masse eines Menschen. Ja, es ist so. Ist so. Die Länge eines Planeten, also die typische Ausdehnung von einem Planeten, so sagen wir mal so grob 7.000, 8.000 Kilometer, ist sowas wie die Länge eines Atoms mal die Länge des Universums. Ja. Setzt sich so zusammen. Ich kann es nicht ändern. Was hat das zu sagen? Nun, zunächst einmal sagt es uns nichts. Eigentlich sagt es uns, kann ja Zufall sein. Ne? Deswegen ja auch die Frage, sind die nun zufällig oder nicht? Man könnte also jetzt mal die Frage stellen, nehmen wir doch mal an, diese vier Wechselwirkungen, also ne, Schwerkraft, Elektrotechnik, ne, Kernkraft, wären ein bisschen anders. Ne? Haben wir die Möglichkeit, uns ein anderes Universum zu erdenken? Denken Sie an Wittgenstein, können wir das Undenkbare denken? Denken wir es einfach, denken wir mal nach. Nicht? Ja, machen wir doch mal. Ne? Treiben wir die Schwerkraft ein bisschen rauf, schon kriegen wir ein Problem an den Hals. Es gäbe uns nicht, denn die Sterne würden schneller ihren Kernbrennstoff verbrennen. Warum? Nun, der Druck auf die innere Maschine wäre viel zu hoch, die Sterne würden sehr, sehr schnell ausgehen. Aber die Sterne würden auch viel kleiner werden, nur ein paar tausend Kilometer. Die Erde würde zum Beispiel nur 13 Kilometer groß werden, wenn diese Gravitation ein bisschen stärker wäre. Die Erde wäre also kein Planet mehr, die wäre nur noch ein Felsenbrocken. Die Erde würde in unmittelbarer Nähe um die Sonne herumrasen und. Drehen wir ein bisschen an der elektromagnetischen Wechselwirkung rum. Was glauben Sie? Was passiert, wenn man an der elektromagnetischen Wechselwirkung ein bisschen was macht? Ja, dann haben sie ein Problem. Die chemischen Bindungen zwischen Atomen in den Molekülen, aus denen ja auch sie aufgebaut sind, die würden sich drastisch verändern. Ne? Also zum Beispiel bei Sauerstoff, ne? Nehmen wir mal hier so ein Sauerstoffatom aus der Luft raus, ein Molekül, sind ja zwei Sauerstoffatome, die miteinander da verbunden sind. Wenn jetzt nur die elektromagnetische Wechselwirkung zu stark wäre, dann würden die Kerne die Elektronen viel stärker an sich ziehen. Ja, da wäre nichts mehr mit Molekülbildung, wäre Feierabend, ne? Weil keines der Atome ein Elektron abgeben würde. Es käme gar nicht mehr zur Molekülbildung. Also man hat letztlich überhaupt keine großen Möglichkeiten. Denkt man das alles durch, dann erscheint einem das Dasein von überhaupt irgendetwas als ein Riesenzufall. Ja? Also zufällig, alles zufällig oder was? Na, ist das ja hier keine theologische Sendung. Ich ahne ja schon, was in Ihrem Hinterkopf vor sich geht, aber ich sage Ihnen was. Man kommt aus dem Dilemma raus, wenn man mal ganz egozentrisch denkt. Ja, das ist jetzt mal eine Sendung, die also dem Egoismus jetzt mal hier das Wort redet. Unsere Existenz, sagt nämlich, dass das Universum so sein muss, wie es ist. Nochmal von vorne, ich wiederhole. Unsere Existenz sagt, dass das Universum so sein muss, wie es ist. Denn sonst wären wir nicht. Mit anderen Worten, wir können nur in einem Universum existieren, in dem der Satz von Naturkonstanten und der Satz von Naturgesetzen genauso ist, wie er hier in diesem Universum ist. Ansonsten gäbe es gar niemanden, der die Frage stellen könnte, ob die Naturgesetze zufällig sind, weil den Beobachter gäbe es gar nicht. Wenn wir, nehmen wir mal an, nur mal für Spaß, wir wären die einzigen im Universum, die das Universum angucken können. Ja? Unsere Existenz hängt davon ab, dass ein Universum Struktur entwickelt. Drehen wir ein bisschen an der Gravitationskonstante herum, Herrschaften, ist Feierabend. Also, entweder ist das Universum zu leer, dann hat es nicht genügend Materie, dann expandiert es viel zu schnell und es bilden sich keine Strukturen. Oder das Universum ist zu voll, dann kollabiert es gleich wieder, gibt es auch keine Strukturen. Es gibt nur einen hauchdünnen Grad für die Entwicklung des Universums, wo es genau mit der gleichen Expansion, mit der richtigen Expansionsgeschwindigkeit sich ausbreitet, damit, damit Galaxien entstehen, damit Sterne entstehen, damit Planeten entstehen, damit Leben zum Beispiel entsteht. Ja? Das heißt, nur in diesem Universum, das zeigen unsere Forschungen der letzten Jahre ganz deutlich, nur in diesem Universum kann es überhaupt Beobachter geben. Es geht gar nicht anders. Ja? Es muss so sein, wie es bei uns ist. Ja, man hat ja Wittgenstein auch gesagt, worüber man nichts zu sagen hat, darüber sollte man schweigen. Also man hat ja fast den Eindruck, hier beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Die Dinge sind so, wie sie sind, weil sie so sind, wie sie sind. Nur weil wir da sind. Nicht? Das ist ja hochgradig, also vom philosophischen Standpunkt oder sagen wir mal vom metaphysischen Standpunkt her gesehen, ist das Thema hochgradig sensibel. Das läuft auch unter dem Stichwort das anthropische Prinzip. Dass man also aus der Existenz des Menschen auf die Eigenschaften eines Universums zurückschließt. Also Zufall mögen die Naturgesetze sein. Aber in unserem Universum sind sie sicherlich kein Zufall oder beziehungsweise wir sind kein Zufall, denn wir sind das Resultat von Naturgesetzen. Jetzt bleibt aber immer noch die Frage übrig, ja, gibt es jetzt nur so ein Universum, in dem diese vier Naturgesetze existieren oder gibt es noch andere? Und ich weiß es ja, also mir selber liegt es ja auch auf der Zunge, man kommt ja nicht umhin, darüber zu sprechen oder darüber zu spekulieren, ob es nun einen Schöpfungsakt gegeben hat mit dem entsprechenden Schöpfer dazu oder nicht. Die entsprechende Lösung, die man auf der anderen Seite, also von der naturwissenschaftlichen Seite heute anpeilt, weil man offenbar so selten oder so ungern auf einen Schöpfer zurückgreift, ist, es gibt viele Universen, ja, unglaublich viele. Die einen, die gehen ganz schnell kaputt, weil die explodieren zu schnell, die expandieren zu schnell, keine Struktur. Die anderen fallen schnell in sich zusammen, auch keine Struktur, auch keine Beobachter. Und nur eine ganz bestimmte Sorte von Universen kann sozusagen überhaupt überleben. Ja. Und das ist diese Art von Universum, in der wir uns befinden. Die winzigsten Abweichungen von diesen Naturgesetzen würden es uns sofort unmöglich machen, diese Frage nach der Zufälligkeit der Naturgesetze überhaupt zu stellen. Also Sie merken schon, das war jetzt ein äußerst kompliziertes und komplexes Gebiet. Aber ich kann Ihnen eigentlich nur eines sagen, zu jedem komplexen Problem gibt es eine einfache und leicht verständliche, aber falsche Lösung.